Namo dasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo dasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo dasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. So, wir haben erklärt, dass in der buddhistischen Tradition die Meditation über Anapanasati ist erklärt, meistens im Rahmen von Kaya Anupassana, von Betrachtung von dem Körper. Warum? Obwohl die Tatsache, dass wir einatmen und ausatmen, ist nicht möglich ohne Geist. Die Wesen eben sind Wesen, indem sie einatmen und ausatmen. Und sie einatmen und ausatmen, indem sie mit Bewusstsein verbunden sind. Aber die Atmung selbst ist gehört der Körperlichkeit. Es ist eben diese Windelement. Also Synonym für Atmung ist Windelement. Und in der buddhistischen Lehre, diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, wissen, dass der Windelement kann nicht existieren, getrennt von seinen Begleitern, die immer da sind. Erde-Element, Wasser-Element und Feuer-Element. Die vier, unsere Erfahrung durch den Körper, wir machen immer, was wir durch Körper erfahren, sind diese vier Elemente, die immer zusammenkommen. Sie lassen sich nicht trennen. Aber indem, wenn wir einatmen und ausatmen, erfahren. Wir erfahren was? Wir erfahren am deutlichsten Druck. Und Druck gehört dem Windelement. Windelement ist das, was unseren Körper stützt und das, was unsere Körper bewegt. Jetzt, sehr interessant, in der Abhidharma-Analyse, diese Wind, dass wir Windelement, das wir einatmen und ausatmen, gehört zu der Körperlichkeit, die durch Geist geschaffen wurde. Geist geschaffene Körperlichkeit. Das heißt, ohne Geist gibt es keinen Prozess von Einatmen und Ausatmen. Obwohl die meisten von uns nicht davon bewusst sind, in der Tat, unser Geist hat auch Fähigkeit, Körperlichkeit zu erschaffen, indem wir uns bewegen, wir auch, unser Geist schafft Körperlichkeit. Unsere Bewegung ist geistgeschaffene Körperlichkeit. In Wissenschaft heißt es Nerven, in Buddhismus heißt es Windelement. Indem wir sprechen, es ist auch geistgeschaffene Körperlichkeit, genauso wie Einatmen und Ausatmen. Und diese Körperlichkeit, was der Erfahrene Yogi erfährt, ist, dass diese Körperlichkeit, ob es geistgeschaffene oder karmageschaffene oder Ernährung geschaffene oder Feuer geschaffene Körperlichkeit, diese eigentlich gehören nicht ihm. Wenn er das verstanden hat, in dem buddhistischen Sinne, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dann kann er wirklich positive Entwicklung zu dem Körper entwickeln. Solange er an Körper hängt als etwas, das bin ich, das mir gehört, ich lebe in diesem, indem er hängt an den Körper, er hängt auch an angenehme Gefühle, dass er durch Körper empfindet und er wird dann mit Gewalt versuchen können, die unangenehme, los von den unangenehmen Gefühlen loszuwerden. Wenn gestern war Frage von der Liebe, die wahre Liebe eigentlich ist die Liebe, wenn man fängt an, das zu verstehen und sehen sehr klar, dass das, womit ich mich identifiziere, eigentlich mich nicht gehört. Sehr interessant. Und das erfährt man auch in der Meditation über Atmung, die indem sie gehört, die Betrachtung der Körperlichkeit, und wir betrachten die Körperlichkeit, die Hauptursache dafür ist, dass wir auch dann verstehen, dass der Geist, der an diese Körperlichkeit gebunden ist, an die Empfindungen, dass wir durch Körper erfahren, dieser Geist in der Tat ist auch vergänglich, gehört mir nicht, bin ich nicht, obwohl ich denke, ich bin kein Denker, obwohl ich empfinde, ich bin kein Empfinder. Wenn man so erfahren kann, von buddhistischer Sicht, dann erfährt man die Fülle. Und die wahre Fülle ist die Fülle ist die Liebe. Wenn man sich identifiziert, man wird nicht voll. Nur wenn man sich nicht identifiziert, ist man voll, indem man leer wird. Das ist sehr schwer zu verstehen. Und jetzt kommen wir zurück zu der Atmung. Wir haben gesagt, in Meditation über Atmung im Sinne von Shamatha, wie es erklärt wird, gibt es in der nördlichen Tradition 3 Schritte, in der südlichen Tradition 4 Schritte. Das ist die Besonderheit der südlichen Tradition. In nördlicher Tradition, man spricht nicht von Berühren. Und wir haben erklärt auch teilweise, warum, nicht detailliert, weil ich will nicht, dass Sie sich zu viel mit anderen Methoden beschäftigen, solange Sie nicht diese Methode gemeistert haben. Dann die 4 Schritte, ich wiederhole, ist zählen, dann verfolgen, berühren und zählen und verfolgen und berühren ist eigentlich ein Schritt, nicht 2 Schritte. Deswegen eigentlich gibt es nur 3 Schritte. Und dann platzieren. Platzieren heißt Geist platzieren an diese Anapana Abbild, das wir durch Konzentration und Weisheit geschafft haben, und sich damit vereinigen. Das ist dann platzieren oder fixieren. In diesem diese Wort für platzieren oder fixieren heißt Tapana, platzieren oder fixieren, Apana. Und Apana, sehr wichtig zu verstehen, Apana in der buddhistischen Verständnis, Apana bedeutet eigentlich Vitaka. Vitaka heißt anwendende Denken, applied thought, wie immer man es auf Deutsch übersetzt. Wie übersetzt man am besten Vitaka? Die Buddhologen hier. Anwendende Denken. Man sollte, wenn man sich mit Meditation beschäftigt, sollte man diese Geistesfaktor verstehen, weil das ist der wichtigste Freund im Prozess von Lernen, Shamatha und Vipassana. Wenn wir ihn gemeistert haben, können wir dann in Shamatha hinein und dann auch Vipassana wird durch diese Kraft des Geistes, dass man Vitaka heißt, dann meistern kennen. Ohne Vitaka und Vichara eigentlich gibt es kein Vipassana. So die Theravada-Tradition. Oder so die Abhidharma-Tradition. Wenn Sie dann später die nördliche Tradition lernen, wird es ein bisschen anderes erklärt. In der Theravada-Tradition wird betont, man übt Vipassana, indem man aus dem Samadhi herausgeht und betrachtet dann die Objekte von dem Geist, das in Samadhi ist. Aber dieser Geist dann ist der vergangene Geist. Wenn man nicht Samadhi hat, man kann nicht vergangene Geist, das unmittelbar vergangene heißt, Geist betrachten. In der nördlichen Buddhismus aber wird betont, dass dasselbe ist eigentlich Shamatha und Vipassana zusammen. Jetzt aber die ich habe erwähnt Vitaka an wie übersetzt man anwendende Denken oder Gedankenfassung. Gedankenfassung. Anfängliche Hinwendung. Wenn Sie sich dann tiefer mit der Meditation beschäftigt haben, dann werden Sie spüren, es ist eine Kraft des Geistes, das den Geist zu dem Objekt zieht. Und wenn der Geist durch Shamatha und Vipassana entwickelt ist, dann wird er auch sehen, es zieht den Geist zu dem Objekt und schlägt auf Objekt, indem es ziemlich grobe Kraft ist. Diejenigen, die sich lange Zeit mit Vipassana beschäftigt haben, wenn sie in Samadhi kommen, sie sehen das gleich aus, ein Hindernis. Diejenigen, die nicht Vipassana geübt haben, die denken, dass sie sich im siebten Himmel befinden, weil sie sich mit dieser Erfahrung von Samadhi identifizieren. Diese Kraft des Geistes im Zustand von Samadhi, eben wenn man angrenzende Samadhi und Fixation Samadhi erreicht hat, das ist die Kraft, die es erlaubt, dem Geiste konsequent bei demselben Objekt zu bleiben und nicht von anderen Objekten beeinflusst werden. Das ist auch die Kraft, dass die Sprache erzeugt. Wenn wir über etwas sprechen, wir vergessen alles andere. Und wenn die Achtsamkeit nicht da ist, dann die Folge davon ist, dass die nicht trainierte Geiste, wenn sie anfangen zu reden, vergessen Sie alles über Achtsamkeit. Dann bitte reden Sie wenig. So, es ist also die Kraft des Geistes, das zieht den Geist zu dem Objekt und auch in der Tat hat die Fähigkeit, ist verbunden mit der Fähigkeit, Objekt zu unterscheiden, zu konzeptualisieren. In der nördlichen Tradition wird es erklärt als die Weisheit und Wille vereinigt. Oder es wird erklärt als ein Ruder, das der Geist zu dem Objekt zieht. Mittels von diesem Ruder, der Geist, wenn er eine Richtung hat, das durch Aufmerksamkeit gegeben ist, ist zu dem Objekt gezogen. Und diese Kraft ist so grob, wenn man ein bisschen feineren Geist hat, dann es schlägt auf dem Objekt. Jetzt, diese Kraft ist verantwortlich dafür, dass dann der Geist, wenn es trainiert wird, bei dem Objekt konsequent bleibt und ist nicht zerstreut bei anderen Objekten. Dann mit der Kraft von Vichara. Vichara ist Kraft des Geistes, dass es erlaubt, wenn es zu dem Objekt gezogen wird, bleibt immer in der Nähe von dem Objekt. Dann mehr subtile Kraft, das auch eigentlich selbe Bestandteile hat. Das heißt unterscheiden und Wille, aber in mehr subtile Form. Es wird erklärt in der Visuddhimagga, so wie eine Biene, die zu Blume fliegt, fliegt aus der Ferne, dann bevor sie auf der Blume, Blume landet, es rotiert oder es umkreist die Blume. So arbeitet unser lieber Geist. Wenn wir dann erste Samadhi erreicht haben, wir können diese zwei Kräfte sehr, sehr klar spüren. Jetzt, warum erkläre ich das alles? Ich erkläre ich das alles, damit ich erkläre auch technisch die erste Schritt in der Meditation, in Shamatha-Meditation, ist diese Kräfte zu entwickeln, damit der Geist bei dem Objekt bleibt. Wir haben schon erklärt, erste Übung und zweite Übung, ich mit Weisheit betrachte lange oder kurze Einatmen und Ausatmen, ist die Übung, die erklärt den Prozess des Geistes, bei dem Meditationsobjekt zu sitzen. Und dieser Prozess des Geistes beim Meditationsobjekt zu sitzen, ist auf Grundlage von Vitaka und Vichara, die es ermöglichen. Die werden in Visuddhimagga dann erklärt als Freund, Vitaka wird erklärt als Freund von dem König. So ein Typ, wo wie ich, diese Dhammadipa, wird nicht zum König für Teeparty eingeladen. Aber wenn ich einen Freund wie Misha habe, der sehr befreundet ist mit dem deutschen Kaiser und sagt, hören Sie mal zu, Exzellenz, diese Dhammadipa kann sehr nützlich sein. Dann rufen sie ihn zum Tee. Genauso Vitaka Vichara ist diese Kraft, dass es ermöglicht, dass wir dann feinere Erlebnisse mit dem Geiste machen, indem wir Fähigkeit entwickeln, bei dem erwünschten Objekt ziemlich mühelos zu bleiben. Und indem wir ihn klar im Geiste interpretieren oder artikulieren. Artikulieren ist ein wunderbares Wort dafür, die dann artikulieren das Objekt in dem Geiste. Wenn das Objekt klar in dem Geiste artikuliert ist, der Geist wird ihn behalten und wird sich immer an ihn erinnern können. Wenn aber das Objekt nicht klar im Geiste artikuliert ist, der Geist, bye bye, geht wandern. Und wenn er wandert, dann was geschieht? Dann nach einer Weile erinnert sich der Yogi, ah ja, ich bin jetzt bei Atmung-Meditation. Ei, ei, was mache ich jetzt? Was mache ich? Ich wende nicht diese Ruder von dem Geist zu meinem Zweck. Und der Geist hat keine klare Richtung, dass durch Aufmerksamkeit gegeben ist. So geht er spazieren. Und wenn er spazieren geht, der Meditierende kann sich nicht wohlfühlen. Weil wenn er erfährt etwas Gutes, dann er freut sich. Wenn er erfährt, dann nach einer Weile etwas schlechte Bilder kommen, dann er fühlt sich bedrückt. Und das ist eben, was wird im Kurzen genannt Verblendung. Wenn wir Verblendung mindern kennen, mindern wollen, wir müssen unseren Geist mit dieser Kraft von Vitaka Vichara sehr familiär machen. Dann die Aufmerksamkeit wird stabilisiert und indem Aufmerksamkeit stabilisiert ist, Wahrnehmung wird stabilisiert. Und die stabile Wahrnehmung ist die Ursache für Achtsamkeit. Ohne stabile Wahrnehmung keine Achtsamkeit. Wenn Ihre Wahrnehmung stabil ist, Sie üben Achtsamkeit. Wenn Ihre Wahrnehmung nicht stabil ist, Sie machen etwas und denken an was anderes. Sie üben nicht Achtsamkeit. Und der Geist wandert. Und das ist ein direktes Zeugnis davon, dass wir verblendet sind. Wenn man den Geist zähmen möchte, und das ist die Voraussetzung, dass man ihn dann positiv anwenden kann, sollte man diese Sachen sehr klar verstehen. Wie wichtig ist es, die Achtsamkeit zu entwickeln? Und in Achtsamkeit wird entwickelt in diesen zwei ersten Übungen. Ich mit Weisheit, mit klarem Verstand, ich verstehe, mein Einatmen und Ausatmen ist lang oder kurz. Dann ich verstehe allmählich, mit festen Wahrnehmung und feste Aufmerksamkeit, was ich mache, und bin ich nicht von anderen Sachen abgelenkt. dann komme ich in Shamatha und Vipassana. So, in diesem Prozess ist der Yogi angewiesen an den guten Freund Misha, der also nicht heißt Vitaka, und der gute Freund Misha Vitaka dann bringt Bewusstsein zu feineren Zuständen von Wahrnehmung, indem der Geist hat die Fähigkeit, nicht durch Kraft, sondern durch Achtsamkeit bei dem erwünschten Objekt zu bleiben. Deswegen Achtsamkeit sollte man zu jeder Gelegenheit üben. Dann, wenn man in Meditation, Sitzmeditation geht, wird es Konzentration am Meditationsobjekt wird ein natürlicher Gang, sonst unnatürlicher Gang. Wenn unnatürlicher Gang, wird immer unterbrochen und der Yogi fühlt sich nicht wohl und er denkt an was anderes. Wenn man sich nicht wohl fühlt bei dem, was man macht, man wird was anderes machen. Wenn, und Folge davon, wenn man etwas im Wege steht, man will das wegschaffen, man will das nicht, weil man sich da nicht wohl fühlt. Und das ist eben Verblendung. Weil viele nehmen Entschluss zu meditieren, aber indem sie nicht Meditation verstehen, dann sind sie enttäuscht und dann machen sie was anderes, weil sie nicht verstanden haben, was sie machen. Deswegen, ich betone so viel Verständnis von dem, was wir machen. Nur dann kann man wirklich effektiv machen und verstehen. Und wenn man effektiv macht, was ist dann die Voraussetzung dafür? Man hat Faulheit weggeschoben, man hat Vertrauen an das, was man macht, und Vertrauen heißt Verständnis, im buddhistischen Sinne. Vertrauen im buddhistischen Sinne kann nicht blinde Glaube bedeuten. Es muss immer mit Verständnis verbunden sein. Wenn es nicht der Fall ist, es ist kein Vertrauen. Das sogar leider auch die meisten Buddhisten nicht verstehen. In den buddhistischen Ländern wird man Buddhist genauso wie bei uns ein Christ oder Jude oder Musulman und so weiter, indem man in eine solche Familie geboren ist. Aber das ist dann nicht Vertrauen im buddhistischen Sinne. Vertrauen im buddhistischen Sinne ist, in Abhidhamma erklärt, Okapana. Das heißt, dass man sich mit dem, was man macht, niederarrangiert. O heißt Ava, nieder, und Kapana, Kalpana, arrangieren. Wenn man sich niederarrangiert, versteht mit dem, was versteht das, was er macht, dann hat er Vertrauen. Wenn er nicht versteht, was er macht, er hat kein Vertrauen. Er hat blinde Glaube. Und blinde Glaube wird mit Gewalt verbunden. Vertrauen, aber wie Buddha erklärt, in welche Sutta ist Nummer 8 in Majjhima Nikaya, Sie können nachschlagen, er erklärt, wenn man Konzentration hat, man Vertrauen. Wenn man Vertrauen hat, wird und Konzentration, man wird, darf nicht gewaltig sein. Gewaltigkeit, Ahimsa, Gewalttätigkeit geht weg. Warum geht weg? Wegen dem Wunder von Achtsamkeit. Indem ich verstanden, was ich habe, ich mache das mit Achtsamkeit. Indem ich nicht verstanden, was ich mache das ohne Achtsamkeit. Und wir werden in der Meditation nur dann erfolgreich sein können, wenn wir es nicht durch Kraft, dass wir entscheiden, ich muss meditieren, weil er, mein Freund Franz sagt, dass es ihm wohl gemacht hat. Und ich habe im Buch von Dalai Lama gelesen, dass Meditation gut ist für Gesundheit. Dann ich muss meditieren. Wenn es nicht geht, dann lasse ich das einfach. Ich lieber gehe in die Kneipe. Das ist solche, das heißt meditieren ohne Vertrauen und nur wenn man solche Vertrauen mit Verständnis hat, wird man dann Faulheit beseitigen können und positive Einstellung, diese Dhamma-Chanda, diese Wunsch nach Dhamma entwickeln können. Und dann übt man, auch wenn die Hindernisse da sind. Und wenn man die Übungen dann weiter verfolgt und sich Mühe gibt, wird man allmählich den Geist zu dem Objekt nicht durch Gewalt, Entschluss führen können, sondern durch Verständnis. Dann wird er eine Einladung von dem König bekommen zum Teeparty und wird dann feinere Sorten von Wahrnehmung erleben können. Seine Meditation wird dann versehen mit, was wir als Prashrabdi genannt haben, das heißt die Fähigkeit des Geistes zu Klarheit, zu Entspannung. Zu Ruhe, zu Leichtigkeit, Geschmiedigkeit, allen diesen guten Qualitäten. Wenn diese mentale Faktor, das auch dann Körper beeinflusst, und mit sich nimmt, präsent ist, dann kommt man in Shamatha und Vipassana. Wenn es nicht da ist, wird man frustriert. Wenn es da ist, dann man bleibt bei dem Meditationsobjekt durch diese Kraft von Achtsamkeit und Wissensklarheit, nicht durch Wille. Und dann geht es weiter. Dann machen wir wirkliche Fortschritte. Also erst muss man echte Vertrauen entwickeln, basiert auf Verständnis von dem, was wir machen. Dann muss man Eifer für das haben, was man macht. Und üben. Und dann diese Fähigkeit von Ruhe und Klarheit und Entspannung wird sozusagen allmählich natürliche Fähigkeit sein. Wann immer man der Geist konzentriert, man bekommt Ruhe, Klarheit und Entspannung. Wenn wir fortgeschrittene Yogis sind, kann man gleich feststellen, dann diese Fähigkeit von Prashabdi, was nichts anderes ist als feiner Zustand des Geistes und der Körperlichkeit, wird dann sozusagen etwas sehr familiär. Wenn man noch nicht ein Yogi ist, dann diese Fähigkeit von Prashabdi wird sozusagen ab und zu kommen. Und wenn es ab und zu kommt, ich habe einige Reports schon gehört von den Meditierenden, manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht. Wenn es gut geht, muss man dann sehr, sehr klar verstehen die Gründe dafür. Wenn es schlecht geht, muss man auch sehr, sehr klar verstehen die Gründe dafür. Dann arbeitet man mit Vertrauen, mit Verständnis. Wenn einmal es geht gut, einmal geht schlecht, das heißt, der Geist ist noch nicht mit Achtsamkeit, mit Wissensklarheit und mit Prashabdi familiär. Es ist etwas, was ohne Verständnis kommt. Wenn es mit Verständnis kommt, wird es natürlich, wenn es nicht durch Verständnis kommt, kommt durch Zwang, dann ist es nicht natürlich und geht es natürlich weg. In Milinda Panya, auch in Visuddhimagga, gibt es sehr gute Beispiele, um das zu erklären. Wenn jemand kocht und einmal macht er ein ausgezeichnetes Mal, das jeder genießt, und zweite Mal macht er etwas, was man den Hunden geben muss, dann das heißt, er ist nicht ein guter Koch. Genauso, wenn einmal die Meditation sehr gut geht und zweite Mal man kann überhaupt nicht meditieren, dann heißt es, man hat noch nicht die Meditation verstanden. Eigentlich die negative, die Hindernisse, die man in Meditation entgegnet, sollen mit Achtsamkeit und mit Verständnis erlebt werden. Dann geht die Meditation in die Tiefe. Wenn es nicht der Fall ist, wird es nicht passieren. Deswegen, die Achtsamkeit muss konsequent geübt werden. Dann bleibt es sogar im Schlaf. Dann kommt man tief in den Prozess von Transformation von dem Geist, das Ärger macht, zu Weisheit. Und eigentlich Prozess von Meditation wird oft erklärt als nichts anderes als Transformation des Geistes zu Weisheit. Das findet man in Patisambhidamagga, findet man auch besonders im nördlichen Buddhismus. Wenn es passiert, heißt es, wir haben uns erfolgreich mit Meditation beschäftigt. Aber das ist ein Prozess, das lange, lange Zeit dauern wird. Aber wenn man es so versteht, wird man allmählich klares Vertrauen und Dharma-Wunsch entwickeln können. Die sind dann Voraussetzung für Bemühung und Klarheit. Und wir kommen zu Achtsamkeit. Wenn Achtsamkeit da etabliert ist, dann wird man diese Tendenz verlieren, diese Tendenz geht weg, den Geist zu dem Objekt mit Kraft zu führen, aber der Geist wird zu dem Objekt geführt durch klare Verständnis von dem, was man macht. Und das ist eben wegen Konzentration, das durch Achtsamkeit kommt, durch klare Interpretation von dem Objekt im Geiste. Klare Artikulation von dem Objekt im Geiste. Wenn Objekt klar im Geiste manipuliert ist, artikuliert ist, dann wir alle anderen Objekte gehen in den Hintergrund. Wenn das Objekt nicht klar im Geiste artikuliert ist, wenn andere Objekt entsteht, der Geist ist wie Zustand von einem Kürbis, trockenem Kürbis, das sich auf Strom befindet. Wenn Strom nach links geht, er geht nach links zu Geruch, wenn nach rechts, er geht nach rechts zu unangenehme Gefühl in Knie, dann wenn in Schulter, dann geht er zu dem Schulter, dann kommt Geräusch von den Kuhen draußen, von den Glocken, dann bleibt er bei den Kuhen eine Weile, dann wieder denkt er an, was er früher gegessen hat oder gespürt hat, dann bleibt er dabei. Und so die Meditationsstunde ist vorbei und dann man fühlt sich nicht wohl, aber Shamatha-Meditation ist eben da, damit man sich wohl fühlt. Wenn man sich wohl fühlt, dann kann man mit Weisheit die Tatsache von Leiden konfrontieren. Wenn man sich nicht wohl fühlt, kann man nicht die Tatsache von Leiden mit Ruhe konfrontieren. Und solange man nicht die Tatsache von Leiden, und Leiden heißt, Tatsache von Leiden heißt Tatsache von Vergänglichkeit, mit aller Ruhe sich einsehen, ohne anhaften oder ohne diese Tendenz mit Kraft wegzuschieben, die Objekte, die nicht angenehm sind, dann natürlich der Geist wird nicht in Weisheit transformiert. Es ist nicht möglich. Ruhe des Geistes ist die Bedingung für unsere Fähigkeit, denn diese Anhaftung an Körper und unterscheidende Geist zu bremsen und und die wahrheitsgemäß die Phänomene von unseren Erfahrung zu fassen. Und Phänomene von unserer Erfahrung im Sinne von Vipassana sind alle Phänomene von Vergänglichkeit. Deswegen, wenn man über Einatmen und Ausatmen meditiert, nachdem man diese vier Schritte gemeistert hat, das heißt zählen, verfolgen, spüren und platzieren, dann kommen drei Schritte von Vipassana, das heißt betrachten, dass wenn man mit Einatmen und Ausatmen arbeitet, betrachten, diese Windelement ist nichts anderes als Körperlichkeit. Das, was ihn empfängt, ist Vedana, ist Empfindung. Das, was ihn wahrnimmt, ist Wahrnehmung. Das, was den Geist zu diesem Objekt führt, das sind Geistesformationen. Und das, was dieses Objekt reflektiert, das ist dann Bewusstsein. Und so in der Erfahrung von Einatmen und Ausatmen ist kein Ich, sondern fünf Aggregate von Existenz. Und das ist alles, was wir eigentlich erfahren. Und diese fünf Aggregate von Existenz sind ein Prozess. Was ein Prozess ist, muss unbedingt entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Wenn es irgendwo steht, kann es sich nicht ändern. Und die Tatsache, dass Windelement ist die Ursache für Bewegung, er kann nicht irgendwo stoppen. Mhm. Oder, Dann, was heißt das? Loslassen. Deswegen die Satipatthana Sutra Kommentar erklärt, dass Betrachtung von Einatmen und Ausatmen heißt Betrachtung von der Wahrheit von Dukkha, von Vergänglichkeit. Aber erst muss man den Geist zur Ruhe bringen. Damit man diese Vergänglichkeit mit aller Ruhe betrachten kann. So, wir haben schon unsere Zeit überschritten. Morgen geht es weiter. Heute hoffentlich arbeiten wir mit mehr Verständnis von dem, was wir machen. Und morgen allmählich, ich erkläre auch, verbinde das, was wir abends lernen, mit dieser praktischen Erfahrung von der Atmung im Sinne von Vedana Anupassana, von Betrachtung von den Gefühlen. In dem, wie wir gesagt haben, die Ursache für den verwirrten Geist nach der buddhistischen Lehre, für den Geist, das auf Grundlage von Karma arbeitet, von frühere Karma arbeitet, von früherer Erfahrung arbeitet, das nicht fähig ist, bei jetzigen Erfahrungen zu bleiben. Die Ursache dafür ist eben Anhaftung an die Empfindungen, die immer neue und neue Suche nach anderen Empfindungen erzeugen und neue Suche nach neue durch unheilsame Motivation geübte Karma-Tätigkeit. Na prima, dann machen wir 10 Minuten Pause und dann gehen wir in unsere eigene Laborator, damit wir empfinden, ob es wirklich so ist, wie der alte Dhammadipa erklärt hat, oder hat der Dhammadipa nur so im Traum gesprochen. Hoffentlich ja.